Volk ist heute in Deutschland glücklicher als irgendwo in der Welt. Es wird nur dann unsicher, wenn es keine Führung hat. Im Moment, in dem eine feste Führung da ist, ist es glücklich. Denn es weiß von sich ganz genau, ja, das verstehen wir ja gar nicht. Sie haben alle das Empfinden, Gott, wir können schon auf unsere Führung vertrauen, die wird es schon richtig machen. Ich habe den Wahnsinn des Glaubens, dass der gewöhnliche Mensch von vornherein keine Führung will, habe ich nie stärker gesehen als im Krieg. Lassen Sie eine kritische Situation über eine Kompanie kommen. Die Kompanie hat nur einen Wunsch, dass sie einen anständigen Kompanieführer hat. Und an den hängt sie sich dann daran. Und wenn das ein wirklicher Kerl ist, ein Mann ist, dann hat er seine Männer hinter sich. Die sagen nicht, ja, warum werden wir nicht gefragt? Da denkt gar keiner daran. Im Gegenteil, die wollen gar nicht, dass sie gefragt werden. Die wollen einen Führer, der ihnen Anordnungen gibt. Und dann sollen sie